Am Anfang eine Frau tot auf dem Beton des Gehweges. Wirklich tot, aber gleich wird sie doch mit ihrem Sohn in diese Wohnung einziehen. Beginnt Paul Sletones Film Baby Call mit einer Rückblende? Vielleicht. Was ist schon Zeit im Kino? Kino ist Traum wie Albtraummaschine, aber auch eine veritable Apparatur, um unsere Vorstellung davon, was Realität, was surreal ist, genussvoll zu zerschlagen. Nach dem Bild der toten Frau, ihr starrer, trauriger Blick noch im Tode, ja, Traurigkeit und eine große Melancholie wird diesen ganzen Film durchziehen, ihn prägen, zeichnen, ihn einfärben. Nach dem Bild der toten Frau auf dem Gehweg also sehen wir in Baby Call, wie Anna, gespielt von Noomi Rapace, mit ihrem Sohn Anders in eine Hochhaussiedlung am Rande von Oslo zieht. Als die aus der Jugendbehörde, laut Gerichtsbeschluss erfährt er nicht, wo sie wohnen. Als die abgezogen sind, er kann auch nicht herausfinden, in welche Schule Anders geht. Er soll nicht in die Schule gehen. Als sie endlich weg sind, zieht Anna als erstes die Vorhänge dieser kahlen Wohnung zu. Sie will sich abschotten, um die Dämonen der Vergangenheit auszusperren, das Grauen der Ehe, in der der Mann sie und Anders misshandelt hat. Anders? So viel können wir uns bis hierher zusammenreimen. Anders? Anders? Anders! Angst bleibt Annas ständiger Begleiter. Anders! Anders! Baby Call entwirft das Bild einer traumatisierten Mutter, die ihr Kind mit panischer Kontrolle zu ersticken droht. Die Farben im Film sind wie ausgegraut, die Kleidung, die Noomi Rapace trägt, ist grau. Und das Verlorensein der Frau in dieser tristen Umgebung, es liegt wie ein düsterer Schleier über allem. Baby Call ist also auch ein Sozialdrama über die Auswirkungen familiärer Gewalt, ein Film also über den realen gesellschaftlichen Horror. Wenn nun aber der Schrecken der Realität übermächtig wird, so weiß das Kino für seine Figuren mitunter einen Ausweg. Die Realität nämlich schafft sich im Übersinnlichen, im Unheimlichen, ein Gegenentwurf. Dass sich dieser Ausweg meist als Sackgasse entlarvt, tödlich, nicht selten. Diese Kinolektion haben wir gelernt. Bei David Lynch, M. Night Shyamalan, bei Roman Polanski, bei Stanley Kubrick in Shining oder auch bei Hitchcock. Die Realität, die sie uns zeigen, die uns auch der Norweger Paul Sletone in Baby Call zeigt, sie wird brüchig. Und so kriecht das Unheimliche hervor. Als Anna selbstkritisch realisiert, dass ihre Fürsorglichkeit, du willst bei mir schlafen, stimmt's? Dass die manische Züge annimmt und Anders wohl besser allein schläft, kauft sie ein Babyphone. Ich brauche etwas, womit ich ihn hören kann, wenn er in einem anderen Zimmer liegt. Doch dann hört Anna aus diesem Babyphone Hilferufe eines anderen Kindes. Alles nur Einbildung? Ich sehe Dinge, von denen ich weiß, dass sie nicht wahr sind. Und zwar jeden Tag. Was Realität ist, es wird in Baby Call immer ungewisser. Ist Anders' Freund aus der Schule real? Wieso ist da im Wald mal ein See, mal an der gleichen Stelle ein Parkplatz? Am Ende wirkt die Auflösung der labyrinthischen Pfade der Geschichte allerdings überzogen, gar unverständlich. Das Surreale, das Irreale, das Übersinnliche im Kino, sie müssen einer Logik folgen, sonst können sie uns nicht packen. Und genau da bekommt Baby Call Probleme. Doch ändert das in verblüffender Weise nichts an der intensiven Nachwirkung dieses Films. Der Grund dafür die grandiose Hauptdarstellerin. Noomi Rapace macht jegliche Überkonstruiertheit der Geschichte wett. Wie sie diese Anna spielt, hat diese traumatisierte Mutter, der die Realität entschwindet oder von Anfang an entschwunden war, nichts von einem verrückten Freak. Noomi Rapace macht Anna vielmehr zu einer gequälten Kreatur, deren Leben in totaler Einsamkeit wie versiegt. Paul Sletone zeichnet ein durchaus realistisches Bild einer unheimlichen Gesellschaft, in der ein traumatisierter Mensch, einer mit psychischen Problemen wie Anna, verwaltet wird und damit aufgegeben.